gleich direkt dazu. Ich habe mich nur gewollt, dass eine durchgehende Linie nachweisen, von der Deutschen Linken von 1948 bis 2004. Und das ist ein großes Problem, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist ein Problem, weil der Brückenheld A 76 auf. Danach gab es ganz andere Diskussionen, spätestens 77 für mich ein entscheidender Bruch, nicht 89 für die Linke. Weil ich weiß, was es hieß, damals 77 hier in diesem Land zu bewegen. So krass war es nachher nie wieder. Und gleichzeitig dieser Übergang, würde ich sagen, diese postfaschistische Phase, eine Etablierung einer neuen Linken, das heißt konkret des SDS, Rauschmiss aus der SPD, und suchen, was sind die Abgrenzungen vom orthodoxen Kommunismus, hat die Wurzeln des Linkskommunismus, die Entdeckung der Schriften der 20er Jahre, Kausch, Matic, Lukács, auch Adorno, die Argumente Verlag erst rausgekommen sind, die Diskussion in der neuen Kritik über neue Organisationsformen, und das waren eigentlich die Anfänge, das war die Suche. Und gleichzeitig eine Abgrenzung zur Sozialdemokratie und diese Entwicklung. Und dann war das Gegenbeispiel, die, ich sag mal, SA, die subversive Aktion, die genau diesen Bruch herstellt. Diese Aktion, da geht das nicht in eine nationale, konkrete Aktion machen, aber auch Aktionen mit Diskussionen über Kritik, die in den Aktionen umgesetzt werden. Das wird hier ziemlich kritisiert. Die sind halt nur großbürgerlich und wollen nicht zur politischen Praxis bringen. Die dadurch SDS sozusagen in so ein aktionstheoretisches Konzept mit reinbringen, dadurch auch so ein Bruch herstellen. Und dann durch die verschiedenen Aktionen, die Auseinandersetzung West-Berlin, nochmal West-Berlin, das waren Besatzungs-, wo waren die vier Besatzungsmächte, waren federführend, deswegen war es einfach Kritik, die USA oder Frankreich zu kritisieren in West-Berlin. Das muss man heute nochmal sagen. Da hat die Bundesregierung keinen Einfluss gehabt. Das war eine andere Situation. Deswegen war West-Berlin eine ganz extreme Aussage. Das muss man heute immer wieder nochmal darstellen. Also am Gierenkrieg ein paar SDS-Leute, die das Terror unterstützt haben und Demos gemacht haben, da wurde es verboten, weil eine Besatzungsmacht angegriffen worden ist. Das waren andere Verhältnisse. Und dann nochmal, gut, bis zu dem Bruch, neulich auch in das SDS, und dieses Umverteilen in den verschiedenen Gruppen. K-Gruppen, Rad, Spontis, und diesen Bruch, den es auch ähnlich, Bruch gab es ähnlich in Frankreich. Das ist ein Phänomen. Und insofern, das wäre meine, es gibt verschiedene Wurzeln in verschiedene Etappen, die, denke ich, nicht durchgängig sind. Und das würde ich kritisieren. Da gab es dann verschiedene Wege und das waren eigentlich diese 64 bis, was haben 65 bis 69, waren es sehr starke Einfluss der neuen Linken, die auch internationalistisch waren, zu anderen Gruppen in Europa weit Kontakt hatte, was auch sehr wichtig war. Also nicht dieses Kritik, sondern die, was macht die in Frankreich, was passiert in England, was in Italien, im Austausch hatte. Und natürlich die Orientierung in den Dritten Weltländern, Revolutionsbewegung, diese Romantik, Che Guevara-Romantik auch von Lutsch, ist völlig klar. Aber das war so eine Bewegung, die dann aber Anfang der 70er gekippt ist nochmal. Und deswegen gab es damals, ab Anfang 70er, eine Entwicklung, die 77 wieder aufgehört hat. Deswegen sagen, das sind ganz verschiedene Brüche. Und da würde ich widersprechen, oder auch den Brückner. Es war nicht ganz klar, was war jetzt Christoph, was war Brückner. Diese Mischung hat mich etwas irritiert. Und dann, das war ein Problem in der Darstellung. Ja. Darf ich kurz zum Anfang? Also das finde ich ein Vorteil von dem Brückner-Buch. Also du hast erstmal recht. Aber meines Erachtens geht das an dem Buch und dann auch dem Vortrag, der das an dem Buch rausheben wollte, was ich bei dem Buch halt als plausibel fand, in der großen Linie, erzählerisch sozusagen. Da geht das ein Stück weit dran vorbei, weil so differenziert will das Buch gar nicht sein und so differenziert braucht es hier auch erst nochmal gar nicht zu sein, wenn es sich darum handelt, und das ist ein Vorteil, in einem hastigen Zusammenhäufen dieser ganzen Dokumente, die eigentlich schon in seinem Kopf und in den letzten 20, 30 Jahren, ja, oder in der ganzen Geschichte der Bundesrepublik bis zur Selbstmordung der Ulrike Meinhof halt schon vorliegen bei ihm, das hastig aufzubauen, zu so frei. Und das ist auch eine Lektüre-Schwierigkeit beim Buch, aber es ist auch der Vorteil, denn wie Hegel mal sagt, das ist ja bloß der Brei des Gefühls, genau diesen Brei des Gefühls der deutschen Linken, also so ein breiiger Strom, diese Gefühlslage, die schildert er sehr plausibel. Und dieser Brei des Gefühls, was auch eine Kritik an dieser Kopflosigkeit, theoretischen Theorielosigkeit in dem Sinne ist, der Linken, das personifiziert sich ganz schön deutlich in dem Bild von Ulrike Meinhof, das er hier immerhin geben kann. Es handelt sich nur um eine diagnostische Sicht auf diesen breites Gefühl, diesen Strom, diesen homogenen Strom.